Christian Sprang, wir wollen heute über die digitale Bibliothek sprechen, aus aktuellem Anlass, aber zuerst der Blick nach Köln. Dort ist mit dem Einsturz des historischen Archivs der Stadt 1000 Jahre europäische Geschichte einfach verschüttet worden. Ein Schatzhaus voll wertvoller Dokumente, wie die Anna-Amalia-Bibliothek, ist unwiederbringlich verloren. Von der frühesten Urkunde aus dem Jahr 922 bis hin zu den 380 Kartons, die den Nachlass Heinrich Bölls enthielten. Das ist ja so ein Moment, in dem das Wort Buchkultur eine wirklich historische Dimension erhält. Ja, da hält man in der Tat den Atem an, wenn man solche Nachrichten hört. Natürlich ist man erstmal betroffen wegen der Menschen, um die es zunächst geht. Aber wenn man langfristig denkt und als Buchmensch daran denkt, dann ist man natürlich unglaublich erschüttert darüber, was alles unwiederbringlich verloren geht in solch einem Moment. Es gibt ja zwei Aspekte bei einer solchen Katastrophe. Die Dokumente, die Originale selbst, können im Prinzip ja sprechen. Das ist ein ganz handfester, haptischer Vorteil gegenüber elektronisch vermittelter Literatur. Sie sind, wie wir es gerade sehen, aber andererseits auch verletzlich. Und auf der anderen Seite weiß man bei elektronischen Speichermedien, die ja auch in Bibliotheken heute vermehrt zum Zuge kommen, überall wird digitalisiert, noch nicht mal, ob sie 30 Jahre halten. Das wirkt lächerlich im Vergleich zu 1000 Jahre alten Dokumenten. Das ist in der Tat etwas, was man bei der Gelegenheit sich nochmal vor das geistige Auge rücken sollte. Dieser Umstieg in die Digitaltechnik, jetzt denkt man einerseits, meine Güte, wären doch all diese Dokumente digitalisiert gewesen, dann wären sie nicht weg mit dem physischen Papier, sondern dann wären sie für die Forschung und alles noch zugänglich. Auf der anderen Seite, wenn man überlegt, wie lange solche Dokumente halten, wenn sie dann auf Papier gedruckt sind, natürlich sind alte Urkunden nochmal wesentlich haltbarer als heute gedruckte Bücher, aber auch die haben in der Regel so eine durchschnittliche Haltbarkeit von gut 100 Jahren. Dann muss man, wenn man beispielsweise eine Bibliothek macht oder ein Archiv, solch ein Buch einmal kaufen und dann immer eine Gebäudehülle dafür bereithalten. Und dann hat man aber 105 Jahre von dieser einen Investition, was während, wenn man jetzt etwas digital nimmt, dann muss man wahrscheinlich in derselben Zeit eben ein Vielfaches, was diese einfache Anschaffung des Buches und die Gebäudekosten betragen, investieren in Umformatierungen, in immer neue, dann auch bessere und zeitgemäßere Formate. Und das kostet eben ein Vielfaches dessen, was die Gebäude und das Papier kosten. Ganz abgesehen davon, dass man sowas wie Buchmalerei ja auch immer mal gerne vor sich hat. Also die Forscher, glaube ich, setzen wirklich auf das gedruckte, bemalte Papier. Grundsätzlich sollte man das nicht so sehen, dass das eine das andere substituiert, sondern es hat beides seine Berechtigung und wird sich auch beides nebeneinander bestehen bleiben. In allen Fällen von solchen neuen Techniken und Medienbrüchen ist es eigentlich immer so gewesen, dass nicht das Neue das Alte abgelöst hat, sondern dass das Neue neben das Alte getreten ist. Und wir sind ziemlich sicher, dass das genau so auch jetzt sein wird, wenn das E-Book eben zum Massenmarktphänomen wird. Sie sagen es, die Elektronisierung all unserer Lebensverhältnisse ist ja nicht aufzuhalten, mit allen mentalen Folgen, etwa der Möglichkeit, aber eben auch dem Zwang zur immer schnelleren Informationsverarbeitung, die wir heute schon haben. Wenn jetzt aber sozusagen auch noch die Bücher ihre Form verlieren und mit dem elektronischen Lesegerät Kindle etwa oder mit dem Google Digitalisierungsprojekt ist das ja der Fall, was macht das eigentlich mit uns? Das macht einige Dinge mit uns, die sicherlich sehr gut sind. Das soll man eben nicht nur negativ sehen, wenn Sie sich zum Beispiel jetzt demnächst einen Reiseführer für Ihre nächste Romreise besorgen und der vielleicht gerade in Ihrem iPhone oder was drin ist. Und dann können Sie, wenn Sie dort auf einem Platz stehen, den Sie noch nicht besucht haben, sich mit GPS gleich die Erklärungen zu den Gebäuden anzeigen lassen, vor denen Sie gerade stehen. Dann haben Sie natürlich einen Vorteil, den Ihnen das gedruckte Buch so nicht verschaffen kann. Da blättern Sie vielleicht, dann wissen Sie nicht genau, auf welchem Platz Sie sind oder blättern beim Falschen nach und kriegen dann Informationen, die gar nicht passen und können das vielleicht nicht so leicht verifizieren. Da bietet dieses Medium sicherlich einiges, was das Buch nie gekonnt hätte. Und auf der anderen Seite, das sieht man einfach auch schon, also wenn ich selbst aus meiner eigenen Erfahrung sehe, wenn heute junge Kollegen zu uns in die Abteilung kommen, die ganz andere Recherchetechniken im juristischen Bereich haben, weil sie eben ganz anders mit Informationsmedien aufgewachsen sind und viel eher statt in einem Buch oder in der Zeitschrift irgendwas nachzulesen, ein Urteil, dann sich immer aus einer Datenbank eine Information besorgen, dann sieht man eben auch schon, dass es halt auch Denkweisen und Herangehensweisen tatsächlich verändert, das reine Medium. Das ist schon phänomenal. Was die Bücher oder die Literatur im engeren Sinne betrifft, haben Sie ja gerade auf die Alltagstauglichkeit von solchen elektronischen Geräten hingewiesen. Klar, wissenschaftliche Texte im Zug oder Flugzeug platzsparend zur Kenntnis zu nehmen, mag einfacher werden dadurch. Beim Lesen in der Badewanne oder im Bett spielen ja nach wie vor aber die emotionalen Faktoren eine entscheidende Rolle, denke ich. Ja, aber das kann der Kunde ja dann sozusagen auch für sich selbst entscheiden, was ihm da wichtig ist. Es ist aber tatsächlich so, wenn ich so durch die Branche gucke, dass eigentlich auch gerade von den schöngeistigen Verlagen fast alle Lektoren inzwischen mit den E-Book-Lesegeräten arbeiten, einfach weil sie nicht mehr dicke Aktentaschen voll schwerer Manuskriptausdrücke oder Typoskriptausdrücke mit sich herumschleppen müssen. Und sicherlich sehen die das von einem professionellen Standpunkt und haben nicht nur den Genusspunkt vor sich im Auge, aber auch ein Lektor muss natürlich als erstes einen Eindruck von der Gefühlswelt sich verschaffen, die ein Buch vermittelt. Und insofern, ich gehe davon aus, dass es jedenfalls nicht ein Widerspruch in sich ist. Wenn Kinder in der Schule schon die Schulbücher als E-Books sozusagen kriegen und keinen Ranzen mehr tragen müssen und dann auch später daran gewöhnt sind, am Strand zu liegen und ihre Urlaubslektüre auch elektronisch aus dem Äther zu saugen und dort zu lesen, dann muss das nicht zwangsläufig heißen, dass die dann, was so Gefühlsbotschaften von Büchern betrifft, unterentwickelt sind. Daran gleich anschließend die Frage, Christian Sprang, die eigentlich im Moment ein bisschen unbeantwortet im Raum steht. Kommt dieses Kindle oder ein anderes elektronisches Lesegerät wirklich? Ist die Nation reif dafür? Sie haben gerade die Aufbruchstimmung in den Verlagen geschildert. Ich erinnere mich daran, dass wir genau dieselbe Diskussion schon vor vielen Jahren hatten, sozusagen als eine erste Welle. Und das waren bislang alles Rohrkrepierer, genauso wie die Idee aus dem Wohnzimmer der Leute ein Medienzentrum zu machen, womit man auch einkaufen kann oder selbst an dem Schluss eines Tatortkrimis rumzubasteln. Also ich meine, auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels besitzt die Glaskugel nicht, in der man die Zukunft schauen kann. Aber es gibt doch Anhaltspunkte dafür, die vermuten lassen, dass das E-Book jetzt als Massenmarktphänomen wirklich kommt. Und da ist es natürlich als erstes so, man guckt schon immer ein bisschen auf den amerikanischen Buchmarkt. In Amerika haben sich in den letzten beiden Jahren die E-Book-Absatzzahlen jeweils verdreifacht. Und wenn man sieht, wie wir zum Beispiel vor einigen Jahren, das ist jetzt 12, 15 Jahre her, eine Explosion im Hörbuchbereich hatten, wo die Marktentwicklung ähnlich schnell war, dann denkt man schon, und das war auch dort leicht zeitverzögert zu den USA, dass mit diesen Geräten auch der Umstieg eines Teils der Kunden in diese Rezeption jetzt erfolgen wird. Eine Frage zur Technik. Es scheint derzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Anbieter von solchen Lesegeräten zu geben, von denen die innovativsten auch auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt werden, von Apple über Sony bis Texter, das jetzt auf der CeBIT vorgestellt wurde und unter anderem Tageszeitungen aufs E-Book bringen will. Jeder will dabei sein. Wird das nicht Konkurrenzprobleme schaffen? Das ist auch eine dieser Fragen, die sich mit der Zeit im Markt ausmändeln werden. Es gibt aber, und das befürworten wir auch und versuchen wir auch voranzutreiben, eine Entwicklung hin zu offenen Standards. Also Amazon hat jetzt den Kindle 2 rausgebracht und beim Kindle 1 war es noch so, dass man dort bei Amazon nur Dateien beziehen konnte, die man auch nur auf diesem Kindle lesen konnte. Das war also ein geschlossener Kreislauf. Jetzt ist das nicht mehr so, obwohl man den Kindle jetzt technisch weiterentwickelt hat, bietet man die Inhalte doch auch für andere Lesegeräte an, also Apple-Geräte und alles dergleichen mehr. Das heißt, es scheint so zu sein, was wir auch sehr gut finden würden, als wenn sich da offene Standards durchsetzen, sodass es nicht daran hängt, was für ein Lesegerät man sich jetzt zufällig gekauft hat, was für Literatur man damit lesen kann, sondern, und dass es da auch keine Exklusivitäten gibt, sondern dass es eben so ist, dass man vielleicht feststellt, dass man nicht das Beste gekauft hat und dann demnächst ein anderes kauft, aber dadurch die Dateien oder die Bücher, die man gekauft hat, die elektronischen, trotzdem weiter nutzen kann. Sie reden sehr positiv darüber, Christian Sprang. Wir kommen gleich noch zu den engeren Problemen des Urheberrechts, mit dem ja auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Probleme hat. Zunächst möchte ich aber nochmal auf das Google-Digitalisierungsprojekt zu sprechen kommen. Diese ehemalige Suchmaschine, die ja im Moment wirklich der alleinige Gigant des Informationszeitalters zu sein scheint, hat ja nichts weniger vor als die elektronische Verfügbarmachung aller jemals gedruckten Bücher. Und 7 Millionen davon hat Google auch schon digitalisiert. 6 Millionen davon sind nur auszugsweise lesbar, weil urheberrechtlich geschützt. Von diesen, das habe ich jedenfalls gelesen, sollen 5 Millionen aber gedruckt überhaupt nicht mehr verfügbar sein. Das heißt, Auch hier scheint es sich doch um eine riesige Chance zu handeln, das Weltgedächtnis jederzeit für jedermann aufzubereiten und verfügbar zu halten. Das ist auch eine riesige Chance. Das steht aber sozusagen wie bei einer Münze dem gegenüber, dass da auch gewisse Risiken damit verbunden sind. Und Sie sagen selbst, Google schwingt sich momentan auf, eine Monopolstellung zu erreichen, die man als Suchmaschine derzeit zumindest in Deutschland eindeutig schon hat und die man vielleicht in sozusagen demnächst auch haben könnte in einer Person als Buchsuchmaschine, als große Bibliothek, als Buchhändler und als Verleger in einer Funktion. Und wenn man sich das vorstellt, dann kommen einem natürlich auch schon Bedenken, ob es nicht auch Kehrseiten dieses Projektes gibt. Denn man muss sich immer vor Augen halten, so großartig diese Tat kulturell ist, Dinge verfügbar zu machen für jedermann quasi zu Hause oder auch unterwegs mit mobilen Lesegeräten, die bisher eben in irgendwelchen Bibliotheken schlummerten und eigentlich nicht ubiquitär erreichbar waren, so großartig das kulturell ist, so geschieht es doch nicht primär aus kulturellen Motiven heraus, sondern es handelt sich um eine Firma, die als Aktiengesellschaft darauf aus ist und aus sein muss, was auch nicht verwerflich ist, eben den Shareholder Value, das kommerzielle Interesse der Anteilseigner zu bedenken. Und das heißt, Google macht all dieses nicht, weil man, wie man immer wieder verlautbart, nur deswegen, weil man Bücher so toll findet und das alles so großartig ist, sondern Google macht das, weil man sich davon ein großes Geschäft verspricht. Und es könnte halt sein, dass diesem großen Geschäft dann auch wieder Teile der Kultur, der man zu dienen verspricht, dann sozusagen unwiederbringlich verloren gehen. Wie genau meinen Sie das? Haben Sie dafür ein Beispiel? Naja, da gibt es einige Aspekte, die man dabei sehen muss. Also zum Beispiel in den Zeiten der knappen Bibliotheksetats könnte man jetzt als Politiker schnell auch auf den Gedanken kommen, wir müssen alles sparen. Warum sollten wir ein Buch, was bei Google greifbar ist, überhaupt noch in einer physischen Bibliothek vorhalten? Oder warum sollten wir unserer Bibliothek sozusagen Gelder für die Digitalisierung oder den Einkauf von digitalen Büchern zur Verfügung stellen, die es doch bei Google schon gibt? Und das heißt eben, es könnte dann zu einem Absterben von Bibliotheken kommen. Es könnte genauso gut zu einem Absterben von Buchhandlungen kommen, weil eben der Verkauf von elektronischen Büchern zumindest, aber vielleicht auch dann damit gekoppelt von physischen Büchern vermehrt über diesen Kanal geht. Und irgendwann tritt Google vielleicht auch an Autoren ran und sagt, guck mal, die Leute kaufen die Bücher der Verlage sowieso alle bei uns und ihr könnt auch direkt bei uns mit uns als Verleger die Geschäfte machen. Und wenn dann solche Tendenzen sich fortsetzen, dann sind wir eben in einer Situation, in der Vielfalt, die ja ein kultureller Wert ist, nicht mehr so da ist, wie wir sie jetzt kennen und wie wir sie gerade im Buchmarkt kennen. Und der Widerstand, der ja in Teilen der Buchbranche gegenüber diesem Google-Projekt spürbar ist und sich auch artikuliert, auch so jetzt juristisch artikuliert, was ja so mein Teil der Baustelle ist, der Widerstand rührt tatsächlich auch aus dieser Urangst davor, dass ein Verlust von Vielfalt erfolgen könnte, die man in der Buchbranche kennt und die Buchbranche eigentlich bis heute auszeichnet. Das ist alles gut gesprochen, Herr Sprang. Andererseits klingt es ein kleines bisschen scheinheilig, nur insofern, als wir ja diese Verdichtungstendenzen auf dem Buchmarkt schon seit sehr langer Zeit haben. Es gibt Amazon, es gibt die Thalia-Kette, es gibt diese Reduktion auf sozusagen das am meist gekaufte Buch, auf die Empfehlungslisten, auf die Hitlisten der einzelnen Bücher, die gibt es ja bereits. Vielleicht ist die Fragestellung wirklich am Ende, wer profitiert von dem enger werdenden Buchmarktgeschäft. Und da ist es vielleicht verständlich, dass deutsche Verlage daran beteiligt werden wollen. Ja, das würde ich auch gar nicht verhehlen, aber dass es Konzentrationstendenzen in der Branche gibt und überhaupt in allen Märkten, das ist sozusagen auch tatsächlich ein Phänomen, was auch dem Buchhandel nicht unvertraut ist. Trotzdem muss man einfach auch sehen, wir haben diese Konzentrationstendenzen in einem viel geringeren Maße als andere Märkte. Wenn Sie zum Beispiel nach Amerika gucken und Sie wohnen dort in einer Kleinstadt von 30.000 bis 50.000 Einwohnern, dann ist statistisch gesehen in dieser Stadt sind 0,75 Buchhandlungen, also sozusagen in drei von vier Städten eine Buchhandlung. Wenn Sie in einer deutschen Kleinstadt von 30.000 bis 50.000 Einwohnern wohnen, dann haben Sie statistisch gesehen mehr als zwei Buchhandlungen. Damit haben Sie aber auch mehr als zwei Möglichkeiten, sich beraten zu lassen, auch Empfehlungen zu kriegen, auf Dinge aufmerksam gemacht zu werden, die sie vielleicht so nicht entdeckt hätten und die sie vielleicht auch sozusagen bereichern. Das Ganze hat also auch immer einen Wert an sich und Konzentrationstendenzen sind eben, wie gesagt, nicht nur eine natürliche Erscheinung, die man also sowieso so hinnehmen muss, sondern die kann man beschleunigen und die kann man verlangsamen. Und in Deutschland ist es bisher gelungen, sie zu verlangsamen. Und das ist nicht zuletzt ein kultureller Wert, an dem wir auch eigentlich gerne festhalten möchten. Nun hat Google Books Ende Oktober vergangenen Jahres ja eine Vereinbarung geschlossen mit amerikanischen Verlagen, Verlegern und deren Autoren, die auch für Deutschland relevant ist. Wie genau sieht die aus? Das lässt sich ganz schwer in ein paar Sätzen sagen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und das liegt schon daran, mal so grob, weil diese Vereinbarung hat mit Anlagen schon über 400 eng bedruckte Seiten und die große Linie ist die, dass bis dato Google der Vorwurf gemacht wurde und gemacht werden musste, dass man einfach unter Missachtung von Urheberrechten einfach hingeht und fremde Werke vervielfältigt und für sich nutzt. Und jetzt sieht dieses Settlement vor, dieser Vergleich, dass es heißt, okay, das wird jetzt genehmigt, Google darf das jetzt rechtmäßig tun, diese großen Bibliotheken komplett zu digitalisieren. Das werden insgesamt 15 Millionen Bücher sein und zwar auch Bücher nicht nur von amerikanischen Urhebern und Verlagen, sondern eben weltweit. Das sind ja große Wissenschaftsbibliotheken, die auch alles zum Beispiel an wichtigen deutschen Büchern haben. Google wird durch diesen Vergleich also vom Urheberrechtsverletzer zum rechtmäßigen Vervielfältiger und Nutzer dieser Inhalte, verpflichtet sich aber gleichzeitig auch, die lieferbaren Titel, die in Nordamerika lieferbar sind, nur dann anzuzeigen, wenn eine ausdrückliche Genehmigung der Rechtsinhaber vorliegt, während die vergriffenen Bücher, die wie gesagt den Großteil ausmachen, das haben Sie schon richtig geschildert gerade, die vergriffenen Bücher darf Google so nutzen, es sei denn, dort kommt der Rechtsinhaber und wünscht, dass das nicht geschieht. Und dafür zahlt dann Google auch, also Google vermarktet das jetzt sozusagen, diese irgendwann 15 Millionen Bücher, verkauft davon Abos an Bibliotheken und an sonstige Kunden und nimmt dafür Geld ein und da werden dann die Rechteinhaber mit 63% beteiligt, 37% behält Google für sich. Warum wehren sich Verbände wie die VG Wort oder auch Ihr Haus, der Börsenverein des deutschen Buchhandels, gegen eine solche Vereinbarung? Weil sie die Abkehr von einem Urprinzip des Urheberrechts ist, nämlich die Abkehr davon, dass ein Autor, der ein Werk geschaffen hat, derjenige ist, der entscheidet, was mit dem Werk genutzt werden darf. Bei diesem Google-Settlement wird teilweise aus dem eigentlichen Recht des Autors erst genehmigen zu müssen, bevor genutzt wird, eine Pflicht des Autors, Nutzung, die er vielleicht nicht möchte, hinterher zu rennen und die abzustellen. Mhm. Und das ist etwas, was eben Verhältnisse auf den Kopf stellt und von dem wir glauben, dass es deswegen nicht sachgerecht ist, weil der Autor ja derjenige ist, der das Werk geschaffen hat. Es gibt eine deutsche Buchplattform, die heißt Libreka. Das ist die bis dato größte deutschsprachige Volltextsuche im Netz. Was ist der Unterschied zu einem solchen Google-Projekt und was der Vorteil? Also die deutschsprachige Buchplattform ist zunächst mal, was die deutschen Bücher betrifft, bei weitem die größte. Also das heißt, Sie finden dort Volltexte von inzwischen über 100.000 Titeln. Und der Vorteil liegt darin, dass es hier der Autor und der Verlag sind, die festlegen, was genau dem Nutzer, der diese Suche gemacht hat, dann angezeigt wird, wenn Suchbegriffe ihn auf diesen Titel leiten. Wenn Sie das Buch kaufen wollen, dann wählen Sie aus, ob Sie es bei Ihrem Buchhändler kaufen, ob Sie es beim Verlag kaufen, über dessen Websites oder ob Sie es über Websites von Sponsoren, also Buchhändlern, die da Werbung schalten, kaufen wollen. Und dann ist eben die Aufteilung dieses Erlöses nicht die wie bei Google, dass 37% bei Google bleibt, sondern die Website Libreka beansprucht nur 5% für die Dienstleistung und der Rest wird dann vertraglich vereinbart zwischen Verlag und Autor geteilt und Buchhandlung. $60 zahlt Google jedem Autor für das digitalisierte Buch. Ist das an sich für Sie angemessen, wenn sozusagen die Reihenfolge der Urheberrechtsklärung, die Sie vorher beanstandet haben, eingehalten wäre? Diese $60, die gezahlt werden, die werden nicht für jedes digitalisierte Buch gezahlt, sondern die werden als eine Art pauschalierter Schadenssatz bezahlt für jedes Buch, was bis zum 5. Mai dieses Jahres von Google digitalisiert ist, weil erst dann dieser Vergleich wirksam wird und das quasi rückwirkend genehmigt wird. Wenn Ihr Buch erst am 6. Mai digitalisiert wird, kriegen Sie diese $60 nicht, sondern dann kriegen Sie nur diesen Anteil von mit dem Verlag zusammen als Autor 63% von einem 15-Millionstel der Einnahmen, die Google aus der Vermarktung dieses gigantischen Datenpaketes dann erzielt. Die $60 kriegen sie also dafür, dass eben Google letztlich Urheberrechte verletzt hat, und es ist eine Art pauschalisierter Schadensersatz. Und deswegen kann man nicht sagen, dass es angemessen ist oder nicht. Wenn Sie jetzt heute einen aktuellen Titel schreiben als Bestseller-Autor und dafür Vorschüsse in sechsstelliger Eurohöhe kriegen, dann sind die $60 sicherlich lächerlich. Wenn es sich um ein vergriffenes Buch handelt, auf dem in allen Bibliotheken dicker Staub liegt und das vor 40 Jahren der Letzte aufgeschlagen hat, dann sind die $60 ein Windfall-Profit, wie der Engländer sagen würde, also etwas, was Ihnen zufällt, ohne dass es eigentlich im Markt eine Berechtigung dafür gibt. Aber es ist halt auch, wie gesagt, eine Schadensersatzzahlung letztlich. Sie haben, Christian Sprang, am Anfang darauf hingewiesen, wie wertvoll doch eigentlich die Wiederherstellung eines solchen kulturellen Gedächtnisses auf elektronischer Ebene auch sein kann. Die Digitalisierung, haben wir festgestellt, ist nicht aufzuhalten. Es gibt sogar philosophische Positionen zu diesen Fällen. Die ganze Open Access Bewegung haben Sie erwähnt, zum Beispiel, die ein öffentliches Interesse tatsächlich höher bewertet, sogar als das Copyright. Demokratisierung des Wissens heißt das Stichwort, und sollte man dem nicht wirklich breiten Raum geben, anstatt sich jetzt mit einem Giganten wie Google sozusagen im Kampf zu messen? Ja, das ist eine Glaubensfrage. Sollte man dieses Interesse der Allgemeinheit am Zugang zu einem geschützten Werk höher setzen als das Eigentum des Autors an diesem Werk, was er selbst geschaffen hat? Also sollte man ihm sozusagen sein Eigentum im Interesse der Allgemeinheit wegnehmen und ihm die Bestimmung darüber entziehen? Oder sollte es nicht so sein, wie man das sonst auch von Eigentum im physischen Bereich kennt, dass man selbst derjenige ist, der entscheidet darüber, was damit geschieht und was nicht geschieht? Und da bin ich zu sehr Urheberrechtler, um also nicht doch dazu zu tendieren, zu sagen, das muss die Entscheidung des Autors bleiben, und da muss man notfalls eben auch mal, wenn man von ihm ein Recht nicht kriegen kann, halt darauf verzichten, eine Nutzung zu machen, weil es doch, wenn man das anders macht, irgendwann dazu führt, dass ein wichtiger Anreiz entfällt, solche Bücher zu schaffen. Das geht dann nach dem Motto, stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Buch und Google nimmt es Ihnen einfach weg, oder der Staat nimmt es Ihnen einfach weg beim Open Access. Dieses staatliche Publikationswesen, was gegen den Willen des Autors verläuft, das hat etwas Problematisches. Um das eine mit dem anderen zusammenzubinden, Google ist ja inzwischen auch schon zwei Schritte weiter und hat jetzt begonnen, die eingescannten Bestände auch mobil verfügbar zu halten. Das heißt, künftig werden von internetfähigen Mobilfunkgeräten Millionen Seiten Literatur abrufbar sein. Um zum Anfang zurückzukehren, damit könnten wir uns dann auch den Gang in die Archive sparen? Das könnten wir zumindest teilweise. Es ist ja gar nicht von der Hand zu weisen, dass es zum Beispiel für bestimmte Forschungsvorhaben eine unglaubliche Erleichterung sein wird. Auf der anderen Seite gibt es Kritiker, die sagen, die Menge und die Zugänglichkeit des Materials hat noch nie die Qualität einer Arbeit ausgemacht. Da möchte ich aber gar nicht drüber urteilen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, sollte man das schon positiv sehen. Das Ganze kann kulturell eben einen echten Quantensprung bedeuten, gerade für historische Wissenschaften zum Beispiel. Aber es muss nicht heißen, dass die Nachteile, die damit einhergehen, nicht am Ende des Tages doch die Vorteile überwiegen. Das werden wir alle noch erleben.